Das Leben einiger wenigen auf dieser Welt könnte mit Sinn erfüllt sein durch eine Arbeit an sich, indem sie synchron mit den Göttern anderer Welten zusammenwirken. Denn manchmal kommen die Dinge auf uns zu, begierig sich in Symbole zu verwandeln, wie Nietzsche sagte. Und Rilke sprach: Was möchtest du anderes, Welt, als dich in uns unsichtbar zu machen? Das Symbol unseres Lebens muss erschaffen, erfunden werden. Manchmal ist es sichtbar da, sogar mit seinem Namen. Jung erklärte, dass Freud in Deutsch Lust bedeutet. Und Freud stellte genau in den Mittelpunkt seiner Theorie die sexuelle Lust. Adler, das deutsche Wort für den Raubvogel, nahm als Grundlage seiner psychologischen Lehre den Instinkt der Macht. Jung ist Jugend. Und der große Doktor stellte die Wiedergeburt in das Zentrum seiner Lehren, wie am Bug eines Schiffes der ewigen Jugend stehend. In seinem Haus gibt es eine Plakette, auf der steht: Wir waren jung, wir symbolisieren die ewige Jugend. Er wusste das. Mein Name ist Serrano. Das bedeutet Gebirge, Wald. Ich bin in der Nähe der Berge meiner Heimat geboren und liebe die höchsten Gipfel. Ich habe die steinernen Riesen gesehen und geglaubt, dass die Berge zu Stein gewordene Riesen seien, die es zu befreien gilt. Das war das Wirken meines Lebens. Befreien, den Riesen neues Leben geben. Aus diesem Grunde habe ich die größten Gebirge dieser Erde durchwandert, die Anden, den Himalaya, die Pyrenäen, der Aufenthalt in Pirena, die Geliebte des Herkules, die Alpen, in denen der Zwergenkönig Laurin haust. Im Himalaya habe ich nach den verzauberten Städten von Agartha gesucht, in den Anden meiner Jugendzeit die Stadt der Cäsaren, die ich noch heute suche, Paititi, Elelin und Trapalanda, weil ich auch ein Ancahu-Inka bin, das ist eingeweihter Adler bei der Einweihung der Inkas. Meine Mutter starb im Alter von 23 Jahren. 2 und 3 sind 5. Ich war 5 Jahre alt, als sie starb. Mein Vater verschied mit 32 Jahren. 3 und 2 sind auch 5. 555. Die polare, hyperboreische Zahl des Schicksals. Als mein Vater starb, war ich 8 Jahre alt. Die Zahl der Unsterblichkeit. Wenn mein Vater und meine Mutter nicht so früh gestorben wären, mein Leben wäre anders verlaufen. Ich bin eine Waise. Gefangener der Unendlichkeit, der sich von der Milch, der blauen Feuer, des nicht erschaffenen Lichtes der Unendlichkeit nährt. Wir wurden von einer würdigen Witwe, meiner Großmutter, erzogen. Sie hieß Fresia, von Freya wie die Asengöttin der germanischen Mythologie. Sie hätte auch Vövre Selde heißen können, wie die Witwe, die die Minnesänger, die germanischen eingeweihten Troubadoure, führte. So wuchs ich heran wie ein reiner Narr im heimischen Urwald meines Vaterlandes, im Süden der Welt, am Südpol. Und ich musste mit der großen Witwe kämpfen, um meine Seele von dem schrecklichen Matriarchat einer verwüsteten und unbeständigen Erde zu befreien. In Chile, von Chil, gleich entblößen, in Chiquemaya, in Chiquaviking, von Schillen, gleich Schwertzücken in Altdeutsch. Deshalb habe ich auch mein ganzes Leben lang versucht, das Schwert des mystischen Vaterlandes zu zücken. Für den, der über die nötigen Kenntnisse verfügt, dies ist die Sage und das Mysterium des Gral. Das Leben Parzivals, seine Niederlagen und seine Siege, die verwüstete Erde des Gral, die Terregaste, versuchend wieder aufzubauen, dem kranken König die Krone wieder zurückzugeben, die Krone Luzifers, von der der Gral abfiel, wieder so schön aufzurichten, wie sie vor seinem Kampf mit den Sternen war. Die Legende berichtet, dass Parzival nach einem Land des Westens aufbrach, woher er niemals zurückkehrte. Er fuhr mit einem Schiff, dessen Segel mit dem gestickten Templerkreuz geschmückt waren, und hatte den Gral bei sich. Dieses westliche Land ist unser Amerika des Südpols, der einstmals der Nordpol war. Die Templer waren schon vorher da gewesen, Doch noch vor diesem waren die Wikinger da und noch viel früher die göttlichen Hyperboreer, die Riesen, die weißen Götter. Sie waren von anderen Sternen gekommen, von der Venus, dem Morgenstern, der Stern des Schillen Chile. Parzival glaubte, dass das Ende des goldenen Zeitalters, dass die Götterdämmerung unwiederbringlich seien, dass die verwüstete Erde jetzt nicht mehr zu ihrer vollen Sonnenkraft zurückfinden werde, sondern wieder verwüstet wurde. Er wusste, dass König Anfortas und König Arthur zu den seligen Inseln von Avalon gereist waren, wo sie von den Valkyren, den hyperboreischen Zauberinnen der magischen Liebe, geheilt werden sollten. Dass Friedrich Rotbart in einem Berge schläft, bis ihn der Rabe Wotans am Ende der Zeiten wecken wird. Parzival reiste sodann zu der Stadt der Cäsaren, der weißen Götter, in die mythischen Regionen des Südpols, der einstmals der Nordpol war. In der Hoffnung, dass sich der große Zyklus erfüllen, dass Kali Yuga sein schreckliches Ende erreichen werde und das letzte Zeitalter des Kumea, der Jungfrau, das Reich Saturns und Rhea von Neuem kommen werde. Die Jahrhunderte zu dem goldenen Zeitalter zurückkehren. Und der eine wie der andere Pol von einem goldenen Geschlecht, dem wertvollsten, bevölkert werde. Dann wird sich das Geheimnis des Gral offenbaren. Endlich wird man auf die Frage antworten, was wir auf dieser Erde, seit wir geboren wurden, bis wir hier gefallen sind, gemacht haben. Und seitdem Baldur und Jason starben.